nigga be a nigga superstar. On behalf of everyone who lived the dream, fought the fight, and never gave up. Mikrofon, das ist cool. Das ist absolut, ich bin da schon gerade wieder eingemischt. Hallo! Aber ich habe mir gerade nochmal von Kevin Nash so einen Blutverdünner eingeworfen. Hallo! Ja, hallo! Talk of Personality! Geht's schon los oder was? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich. Du bist hier der Timekeeper. Hier geht's los. Hallo! Ja, los, Chris von Talkdown. Talkdown ist richtig, ja. Cult of Personality, wir haben uns gefunden. Eine Liebe hat sich gefunden. Mehr oder weniger. Beide ein bisschen schlampig veranlagt und ja, deswegen, absolut, ja. Dreck. Nee, Pack versteht sich, Pack dreht sich. Nee, sowas eigentlich. Naja. Viele werden sich, naja, das übt man nochmal. Naja, naja, ist ja live. Viele werden sich fragen, was wir hier eigentlich machen. Ja. Und auch du warst, denke ich mal, relativ überrascht, als ich gesagt habe, komm, dann fangen wir gleich am Montag an. Ja. So. Und weißt wahrscheinlich selber noch nicht so richtig, was uns heute erwartet, oder? Nee, Friday Night Smackdown wollten wir besprechen. Nee, pass auf, also und zwar, also folgendes, du hast heute wirklich das Glück, du wirst heute ein Interview führen. Was? Ja, und zwar kannst du mich interviewen. Viel Spaß, los geht's. Schönen guten Tag, Ricky. Meine erste Frage, wie kommt es zu dem Kind? Ja, das haben mich schon viele gefragt. Und was soll ich dazu sagen? War es Absicht oder? Nein. Na gut, ich sehe auch gerade, mein Bus fährt gleich. Ach, so ich bedanke auch. Mich. Nein, selbstverständlich geht's nicht darum, dass du mich interviewst. Es geht darum, wir sagen euch, was heute Nacht oder morgen früh, wie auch immer man sehen mag. Je nachdem, wo ihr es euch halt runterladet. Ja, das ist übrigens der Mehrwert dieses Podcasts. Wenn ihr es natürlich morgen früh runterladet, könnt ihr es gleich schon als Review nehmen. Ich meine nicht die Ausgabe hier runterladet, sondern Raw runterladet. Ach so, du Schwein. Ob ihr das jetzt runter? Bei den Seiten macht, wo ihr auch eure Pornos und Filme runterladet oder ob ihr da eine spezielle Seite habt. Das ist aber völlig euch überlassen. Ich persönlich guck's bei Sky, weil das da kann ich ja gucken. Können nur nicht WrestleMania gucken, aber das kläre ich auch noch weitestgehend ab. Ich habe ja das Glück, so ein Sky Plus Gedöns zu haben und ich nehme mir das immer schön auf. Super, freu dich mal, weil da habe ich nichts davon, wenn ich hier sitze. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, also wie gesagt, wir teilen euch mit, was wird heute Abend, heute Nacht, morgen früh, es sind ja unfassbare viele Zeitzonen möglich, passieren bei Raw. Und nochmal der Hinweis an alle, die, sag ich mal, schon, also ich weiß ja, dass unsere Freunde von Talk Dingsbums, wie heißen die? Talk of Honor, Talk of Honor, ja. Dass die machen ja immer so Frühschicht. Und wir sind praktisch jetzt noch aktueller wie deren Frühschicht, weil wie gesagt, ihr könnt das dann natürlich gleich als Review nehmen. Ja, so. Sicher. Ja, selbstverständlich. Was haben wir heute in der Sendung, Chris? Ja, wie gesagt, Monday Night Raw mit dem großartigen Road to WrestleMania. Der letzte Stopp. Der letzte Stopp. Und ihr könnt übrigens anrufen, muss man noch dazu sagen, ist natürlich wie immer live. Cult of Personality, ihr könnt anrufen, co.personality bei Skype, bei euren Freunden hinzufügen. Und dann hier durchklingeln, wir nehmen euch garantiert dran. Wir haben nur 60 Minuten Zeit, weil wir beide natürlich morgen früh aufstehen müssen. Ja. Und jetzt müssen wir mal kurz noch sagen, für alle, die uns jetzt live hören, wenn ich sehe das schon so, dass wir das auf beide Seiten veröffentlichen, bei Talkdown und auf... Das ist eine korrekte Angabe, die du gerade veröffentlicht hast. Also ihr könnt sozusagen im Wechsel immer mal wieder hier und da... downloaden. Ja, verschreckt klingelt auch schon mein Handy. Ja, dann hallo, würde ich mal sagen. Also bist du noch? Nee, das ignoriere ich eins einfach mal, muss ich sagen. Nee, kannst auch ruhig anrufen, macht nix. Nee, ach komm, weißt du, die ganzen Wichser da. Ja, ich kenne nicht. Was Monday Night Raw war das Thema. Ganz genau, Monday Night Raw war das Thema. Ich hab, das wird dich jetzt ein bisschen überraschen, hab mich natürlich schlau gemacht. Was so los ist in der Wrestling-Welt, was wird morgen passieren? Und eins kann ich euch schon mal versprechen, es wird natürlich zwei grandiose Promos geben von John Cena und The Rock. Und jetzt sagt ihr euch, ja, darauf freuen wir uns ganz besonders. Ich, absolut. Ja, ich darf aber präsentieren, ich habe die Promos schon. Ich habe die Promos nämlich mitgeschnitten, sozusagen bekommen. Naja, es ist schwierig zu erklären. Ich habe auf jeden Fall die Promos schon. Chris, ich habe dir vorhin den Link geschickt. Ja, ich habe es mir schon anhören dürfen. Und du musst dir das jetzt praktisch nochmal anhören, weil ich lasse es ja jetzt laufen und dann verstehst du ja überhaupt nicht mehr, um was es jetzt geht. Nee, verdammt nochmal. So, spitz deine Ohren. Ich muss mal gucken. Ist hier alles auch richtig eingestellt? Ganz genau ist es. Ihr hört jetzt zuerst The Rock seine Promo. Ich kann euch kurz erklären, wie die zustande gekommen ist. The Rock hatte heute diesen Part, dass er in der Halle saß. Ihr könnt euch noch erinnern, John Cena saß mal allein in der Halle und hat dann ja was erzählt. Was hat er eigentlich gesagt? Weißt du es noch? Nee. Süße. Und das macht The Rock auch. Und das ist der Unterschied zwischen dem Nerdiverse, wo ich ja normalerweise herkomme. Da muss immer alles durchgeplant sein. Wenn du nichts weißt, dann sag auch nichts. Nee. Das ändert sich hier, finde ich. Ja, klar. Nee, wir, wenn man nichts ja weiß, mehr, auch einfach mal sagen, der ist ein Wichser. Oder so. Undertaker. Nee, Quatsch. Also auf jeden Fall hat The Rock seine Promo gehalten und dann kam was. John Cena ist aus Versehen gegen so einen Lichtpfosten gerannt. Also wenn man sich das vorstellt, die machen ja so Interviews und dann ist praktisch so, wie nennt man denn das, Beleuchtung aufgestellt, dass die Wrestler im besten Licht präsentiert werden. Ja. Und da hat John Cena während der Promo von The Rock den Lichtmasten umgerannt. Und ja, ich zeige euch jetzt die Promo. Chris, du müsstest jetzt Play drücken oder einfach dir das denken. Ich denk mir das. Kick your fucking ass! I want you off the fucking set, you prick. Sorry. No, don't just be sorry. Think for one fucking second. The fuck are you doing? Are you professional or not? Yes, I am. Do I fucking walk around and rip down? No, shut the fuck up, Bruce. Do I want? No. No. Don't shut me up. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through? Like this in the background. What the fuck is it with you? What don't you fucking understand? You got any fucking idea about, hey, it's fucking distracting having somebody walking up behind Bryce in the middle of the fucking scene? Give me a fucking answer. What don't you get about it? I was looking at. Oh, good for you. And how was it? I hope it was fucking good because it's useless now, isn't it? Fuck's sake, man, you're amateur. Also, ich schalte mich hier mal kurz ein. Look, gee, you got fucking something to say to this prick? Well, somebody The Rock ist ziemlich erbost darüber, dass John Cena überhaupt nicht einsieht, dass man nicht gegen so einen Lichtpfosten rennt. About what is going on in front of the camera. All right? I'm trying to fucking do a scene here and I'm going, where the fuck is Shane und walking? The Rock hat offensichtlich in seinem Wortschatz vor allem das Wort fuck neu entdeckt. If you're doing that. Ja. Chris, nicht, dass du mir vom Hocker fällst vor Aufregung. Ja, ja, ja, nee. For fuck's sake. Right, let's go again. Let's not take a fucking minute. Let's go again. So, jetzt will The Rock nochmal loslegen. Fucking walking in. Aber John Cena lässt einfach nicht mit sich reden. Can I have Tom put this on, please? Tom Wardrobe, please. I have Tom Wardrobe. You're unbelievable, man. You're unfucking believable. Number of times you're strolling the fucking round in the background. Let's take a walk. I never had a DP behave like this. The Rock. You don't fucking understand what it's like working with actors. Also, jetzt hinten raus plätschert es ein bisschen aus. That's deswegen what that is, man. Ah, nee, I'm telling you. I'm not asking, I'm telling you. You wouldn't have done that otherwise. No, what it is looking at the light. Es überträgt sich für dich relativ schwierig, was hier gerade vor sich geht, oder Chris? Fucking ass. You know, shut up for a second, all right? I'm gonna go. You want to telepathische Fähigkeiten habe. Bin ich nicht, nö. Du hast ja The Rocks Promo auch mitbekommen. Die habe ich auch mitbekommen, ja. Deine erste Reaktion darauf? Zu Recht. Absolut zu Recht, weil ich finde, John Cena hat auch einen dicken Arsch. Das ist richtig. You're a nice guy. You're a nice guy. But I don't fucking cut it when you're bullshitting and fucking around like this on set. Haben wir es geschafft? Yeah, you might get it. He doesn't fucking get it. The Rock hat noch ein bisschen was zu sagen. Noch was, ja. He does not get it. Good adjustments, okay? For real. Honestly, I get it. No, I don't need any fucking walking. He needs to stop walking. I'm also, the one walking. Jetzt sieh es dann doch mal runter. Also, wir werden natürlich gleich genau darauf eingehen, gar keine Frage. Ja. Aber, was du jetzt noch nicht weißt, ich schicke dir jetzt nur kurz den Link rüber, musst du dann sozusagen nebenbei noch machen, hat auch John Cena schon geantwortet. Und ach so. Und du nimmst jetzt mal diesen Link und spust den vor auf 1:14. Und wenn du soweit bist, dann hören wir uns mal gemeinsam John Cenas Antwort an. Sagst dann einfach sowas wie, los. Großartiges Video, ja, das kenne ich. Und so, los, würde ich mal sagen. Ne? Okay, dann hören wir uns jetzt noch John Cenas Antwort an und danach besprechen wir es. Ich bin nicht euer Superstar. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Ja. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass man euch welche Christus suchen. Ja, da sieht man auch, aber ich glaube, er ist es nicht. Ja, Vince Christus McMahon, übrigens mit Schnauzer jetzt. So viel ich weiß, noch mit duldsam. Ja. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Hat nicht gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Haben wir da jetzt auch schon die Stipulation? Das hat er gemacht. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein Peitschenmatch. Und wenn auch nur ein einziger übrig bleibt, der das hören will, jetzt ist sozusagen John Cena unstoppbar, bis das andere Scheißgesindel weggegangen ist. Ich glaube, das war sein Heel-Turn. John Cena turnt heute Nacht Heel. Unfassbar. Ich darf, ich darf ein Zitat bringen. Ich glaub, das an den Werken sollte ihr sie erkennen. Ja, er hat ja, das war ja Original-Footage. Ja, es kommt natürlich immer drauf an, wie sehen es dann am Ende heute Nacht die Zuschauer? Nehmen die es so an? Okay, das ist absolut richtig. Weißt du? Das ist ja die Frage, weil natürlich, ja, es war ein klarer Heel-Turn, gar keine Frage. Er hat die Zuschauer beleidigt und hat mehr oder weniger auf sie eingeschimpft, dass sie Schweine seien oder ich weiß den genauen Wortlaut gar nicht mehr, weil ich noch so schockiert bin. Ja, sicher. Und, aber mal Spaß beiseite, war natürlich geflunkert. War jetzt nicht The Rock und auch nicht John Cena. Also, war ein kleiner Spaß von uns. haben sie, glaube ich, gemerkt. Ach so. Ich glaube schon. Naja, dann wollen wir mal über, ernsthaft hier über Raw reden. Ja. Ganz ernst jetzt. Es fehlen noch zwei Leute für Teddy Long gegen John Laurinaitis. Ja. In diesem wahnsinnig interessanten WrestleMania-Match. Und eine News hat mich heute Morgen mehr oder weniger angesprungen. Mick Foley könnte im Team John Laurinaitis nicht sein, sondern Team... Im Team Teddy, richtig. Theodore Long, genau. Chris. Denn es ist ja jetzt irgendwie rausgekommen, dass der Alberto Del Rio und der Rey Mysterio nicht fit sein. Das hat man nicht gelesen, aber nicht antreten. Ja, also wie ich das jetzt so verstanden habe, ist Del Rio nicht hundertprozentig fit und man hat dann was anderes mit ihm vor und bei dem guten Rey Mysterio, da sei wohl noch überhaupt gar keine Möglichkeit. Naja, aber Del Rio, der macht doch schon House-Show-Matches. Ja, stimmt, mit sogar als Tag-Team, wenn ich das richtig weiß. Ja, als Tag-Team und ich meine, er muss ja nicht viel zeigen, ne? Vielleicht wollen sie ihn auch dafür nicht verheizen. Das kann sein. Dass sie sagen, denn ich bin durchaus ein Del Rio-Fan. Ich absolut auch. Also ich finde ihn sehr gut. Kann man ohne Zweifel so sagen. Ja. Aber ich vermute wirklich, dass man sagt, komm hier, den verbraten wir nicht in so einem eher langweiligen Match. Es ist ja auch wie irgendwie so das Match zwischen den World Champions gegen den absoluten Vollidioten, hat man so ein bisschen das Gefühl. Also wenn man sich das Team jetzt einfach mal so anguckt, ist es schon fast schon paradox, was da gegeneinander antritt eigentlich, oder? Also Team Teddy ist eigentlich ein Witz. Was meinst du, Mick Foley ist der sechste Mann? Ich hoffe es nicht für ihn. Also ich glaube, wir haben immer davon gesprochen, dass für The Miz der größte Downfall seiner Karriere stattfinden könnte. Ich glaube, das wäre das Schlimmste für Mick Foley. Wenn sein nach Royal Rumble dann bei diesem Team, also schlimmer geht's nicht mehr. Ja, wo du gerade The Miz sagst, er soll der sechste Mann beim Team Johnny sein. Ach, ist das deine Information? Das ist meine Information. Das ist interessant, weil das habe ich jetzt noch nicht gehört. Ja. Wisst ihr auch schon wieder mehr? Da weiß ich schon wieder mehr. Hab ja auch mehr gesehen, denn ich habe ja Raw schon gesehen. Hast du Raw schon gesehen, ganz genau. Und ich gucke nebenbei immer übrigens, währenddem wir hier live senden, ob es irgendwelche brandaktuellen News gibt. Ja. Unsere deutschen Seiten, Moonsault und wen gibt's da noch? Ach, und so andere, die überschlagen sich ja mit speziellen WrestleMania-Vorhersagen. Gerade jetzt nach Raw, ne? Ja, und ich frage mich natürlich, ja, ich will doch aber viel lieber wissen, was passiert im Match Undertaker gegen Triple H? Warum wird darüber nicht mehr geredet? Was passiert mit The Rock vs. Cena? Ich will gar nicht so viel wissen, was mal war. Vielmehr sollten die Leute darüber reden, was passieren wird. Ja. Und das machen wir an dieser Stelle. Es ist ein bisschen so, fehlt uns gerade noch der rote Faden durch die Sendung, habe ich so das ein bisschen richtig, das Gefühl. Ja. Ja. Wir wissen doch gar nicht, wo wir anfangen sollen. Was habe ich denn noch gehört an News für heute Abend? Hast du noch irgendwas gehört eigentlich? Oder sollen wir eigentlich schon aufhören? Grundsätzlich müssen wir noch nicht aufhören, aber Randy Orton soll die Hauptrolle in The Marine spielen. Stimmt. Marine 3. Marine 3. Marine da 3. Soll er mitmachen. Ganz genau. Oh, und da überbrück mal ganz kurz. Da habe ich nämlich auch schon einen O-Ton zu dieses Marine 3. Das ist ja unfassbar. Aber du kannst doch einfach mal was erzählen. Ich kann einfach mal was erzählen. Ich als großer Cineast, als Filmfreund, freue mich natürlich auf den dritten Teil der Saga, ja. The Marine. Im ersten Teil ja John Cena, der gefeierte Held. Im zweiten Teil Ted DiBiase Jr. und im dritten Teil ist nun Randy Orton, also eine Riege der Ultrastars. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber ich fand den zweiten Teil wirklich gut. Mit Ted DiBiase? Wie bitte? Den mit Ted DiBiase? Mit Ted DiBiase fand ich völlig okay. Ja, ich bin ja nicht so ein Gewaltfilm-Fan, muss ich dazu sagen. Aber ich habe dir gerade wieder den Link geschickt und ich will natürlich unseren Hörern auch zeigen, hier ist, du musst, also ich sag wieder 3, 2, 1, dann drückst du wieder Play, musst nirgendwo hinspielen. Das sind die ersten Aufnahmen aus The Marine 3 mit Randy Orton. 3, 2, 1, los. Ich bin soweit, ja. Bei mir läuft nix. So ein Mist. Geht jetzt nochmal von vorne los, Leute. Jetzt aber. Ja. Das hier ist mein Sektor. Das hier ist das wichtigste Gerät des Küstenwächters. Das Gerät und das Gerät. Überlebensradar. Überlebensradar. Und jetzt muss man sich vorstellen, Randy Orton sitzt in seiner Kommandozentrale und bekommt jetzt einen Anruf. Hello, can you hear us? Can you hear us? Can you... Over. We are sinking. We are sinking. Hello? This is the German Coast Guard. We are sinking. We're sinking. What are you thinking about? Hast du es angeguckt? Ja, ich hab's mir angeguckt, ja. War doch gut, oder? Und, da hat er aber eine Perücke auf, ne? Da hat er eine Perücke auf. Da hat er eine Perücke auf, und ja. Und ein Bodydouble. Chris, wir müssen ja irgendwie noch die Stringenz in unserer Sendung finden. Die Stringenz, die bin ich in Person, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was du jetzt für ein Problem hast. Ich habe gar kein Problem. Ganz ehrlich sagen. Ich kenne nur solche Sendungen von mir. Ich dachte halt einfach, dass ich auch mal eine Sendung machen will, wo die Leute danach informiert nach Hause gehen. Ja gut, dann müssen sie sich halt RTL2-Reisen angucken. Wenn sie das wollen. Sehr verständlich. Übrigens, an dieser Stelle sei nochmal angemerkt, 100 Likes und ihr kriegt 3 Monate Wrestling Horizon for free, von uns spendiert. Ja, also liken. Und von euch gibt's ja auch was. Ihr kriegt, was meinst du, denn wird es den ersten Schlagabtausch geben? Ah, okay, wir kommen wieder zurück zum eigentlichen zum Thema. Habe ich okay, mir gedacht. Okay, das ist schon richtig so. The Rock gegen John Cena wird's den ersten Schlagabtausch geben. Also es hieß es ja mal, dass die beiden heute auch aktiv gegeneinander antreten sollen, mehr oder weniger. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, sie halten die beiden auseinander bis Sonntag und dann fliegen die Fetzen. Was denkst du? Nee, ich glaube, dass die beiden sich im Ring gegenüberstehen werden und es sich, die Emotionen schaukeln sich gegenseitig ins Gesicht und dann wird es auch zum Schlagabtausch kommen. Ich glaube, es wird ein paar Schläge geben und dann werden auch die Offiziellen kommen und die beiden auseinanderzerren. Also ich glaube nicht, dass es von irgendwem einen Signature-Move gibt irgendwie, aber es wird einen Schlagabtausch geben. Es ist auf jeden Fall interessant, wie sie es machen, weil es darf ja letzten Endes, eigentlich finde ich, keiner der beiden als Sieger dann heute Abend oder heute Nacht da rausgehen. Eigentlich müssten ja beide relativ auf einem Level rauskommen aus der ganzen Geschichte. Also, weißt du, was ich meine? Wenn man jetzt das so darstellt, dass da praktisch The Rock John Cena heute abfrühstückt, wäre vielleicht nicht ganz so gut für die Spannung des Matches. Das glaube ich auch nicht. Also, meinst du, es geht sozusagen hin und her und dann stürmt vielleicht der komplette Roster rein und hält die beiden auseinander? Oder das komplette Roster, ja. Oder das komplette Roster stürmt zum Ring und schlägt The Rock. The Rock ein, genau. Ja. Das wäre auch ein schönes Bild. Und zwar unvorbereitet. Das kann gut sein. Wobei, beim Undertaker gegen Triple H glaube ich nicht, dass es da zum Schlagabtausch gibt, denn die beiden sind ja edle Verfechter dieses Sports und die werden sich erst in der Zelle bei WrestleMania richtig die Fresse verdellen, aber... Weißt du eigentlich, ob alle drei, also wenn wir bei Undertaker, Triple H und Shawn Michaels sind, ob alle drei wieder da sind, weißt du das? Ja, sind alle drei da, ja. Alle drei da, also wird man auf jeden Fall nochmal irgendwie da in der Hinsicht irgendwas machen. Kann man wohl davon ausgehen. Und was denkst du bei Punk Jericho? Wird es da zum Schlagabtausch kommen? Es ist ja jetzt die letzte Raw-Ausgabe vor WrestleMania. Jetzt, Ricky, schüttel dich doch mal. Komm zur Sache. Was sagst du? Ja, Mensch, da freue ich mich da vor allen Dingen, was CM Punks Mama für eine Rolle vielleicht spielen könnte in der ganzen Fehde. Wolltest du mich jetzt gerade eigentlich mit dieser Motivationsrede aus irgendeinem Tief holen? Ich habe gar kein Tief. Du wirkst ein bisschen lethargisch und ich weiß nicht, ob du schon eine Rasierklinge an der Pulsader hattest. Nein, pass auf, es ist ganz einfach. Ich lese nebenbei ganz aktuelle News. Und dann sehe ich, dass beim IKEA ab nächste Woche die Regale umsonst, also günstiger geworden sind. Ich will mich doch ja fortbilden. Also du schaffst es wirklich immer wieder, diese Sendung zu einem Klamauk quasi verkommen zu lassen. Man könnte fast sagen, dass ich als Co- und Host im Ganzen nicht gewachsen bin vielleicht. Ja, aber es ist vielleicht auch eine Rolle, in die du erstmal hereinwachsen musst. Das kann gut sein. Ich glaube, der Punkt. In deinen jungen Jahren, selbstverständlich. Junge Jahre, gut, dass du es ansprichst. Denn es wird natürlich auch heute Abend wahrscheinlich einen weiteren Hinweis geben, wie es mit der WWE in Zukunft weitergeht. Wirst du dich jetzt fragen, was dauert der da eigentlich? Das ist richtig. Ja, ganz genau. Nee, und zwar, weißt du warum? Ich bin mal gespannt, auf wen sie heute Abend den Fokus legen. Weil, letzte Woche war ja so ein bisschen Triple H. Undertaker, der Main Event von Raw, ja? Ja. Was ja jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt so die Zukunft darstellen wird von der WWE. Und ich bin mal gespannt, ob man noch ein bisschen mehr Gas geben wird in der Jericho CM Punk Story oder ob man tatsächlich John Cena und The Rock so in den Vordergrund rückt. Das ist ja letzte Woche komplett eigentlich hinten runtergefallen, fand ich. CM Punk. John Cena gegen The Rock ist eigentlich hinten runtergefallen letzte Woche. Fand ich eigentlich auch mal ganz gut, dass man da ein bisschen durchatmen konnte. Ist schon richtig, aber ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sie es machen werden am letzten Abend. Grundsätzlich glaube ich, dass die Show Beth Phoenix und Eve Torres beenden werden, die ein Beatdown gegen Kelly und Maria Menounos machen werden. Damit werden wir mit Sicherheit entlassen aus der Sendung, aber ich glaube, dass das Punk-Jericho-Match keinen größeren Stellenwert in der aktuellen Raw-Ausgabe bekommen wird. Das Interessante ist ja auch, man weiß relativ wenig von heute Abend. Also normal kriegt man schon immer so ein paar Teasings mit, was so los sein wird. Manchmal steht auch ein Match, ne? Wie letztes Mal Cena gegen den dicken Schwarzen. Genau, gegen den dicken Schwarzen, der stinkt, wie ich letztens erfahren habe bei Reds. Der Dennis erzählt, ne? Genau. Das war oder was? Auch ein frecher Junge, du. Das ist ein frecher Frechdachs. Ja, das muss man so sagen. Aber ich bin wirklich gespannt, wen sie da jetzt so in den Fokus rücken. Natürlich würde ich zuerst sagen Cena und The Rock, aber ich weiß nicht, ich finde, man hat mittlerweile vielleicht nicht ganz drei ebenwürdige Matches, aber definitiv Triple H, Undertaker und Cena vs. The Rock und nicht viel weit dahinter ist CM Punk und Chris Jericho, für mich jedenfalls. Ja. Für mich ist sogar das Punk-Jericho-Match momentan das, auf was ich mich am meisten freue. Tatsächlich. Ich mache mir da immer meine Gedanken. Nach jeder Raw-Ausgabe habe ich mir Gedanken gemacht, was denke ich denn, welches Match interessiert mich denn am meisten? Es hat sich jedes Mal ein bisschen geändert, aber momentan bin ich am heißesten auf CM Punk gegen Chris Jericho. Und deswegen bin ich auch so gespannt, was die beiden heute Abend noch machen, weil irgendwas muss noch kommen. Aber vermutlich wird es genau so sein, wie ich es nicht will. Nämlich beide werden, CM Punk wird irgendwie Chris Jericho nochmal verbal oder auch aktiv eine verpassen. Irgendwie sowas relativ ödes, vermute ich. Hoffe natürlich nicht, dass es so langweilig sein wird. Nein. Also ich hoffe mal nicht, dass es so langweilig sein wird, wie du es jetzt erzählt hast. Ja, na klar, ich gebe mir jetzt auch nicht so viel Mühe, weil jetzt, was mir oft vorgeworfen wird, dass ich Sachen so erzähle, dass man denken könnte, es wäre gut. Und ich habe einfach da meinen Moderationsstil jetzt geändert, dass ich die Sachen einfach so präsentiere, als wären sie total scheiße. Und dann sind die Leute halt total geflasht davon, wie geil es dann war. Ja. Ja. Aber, naja, grundsätzlich hätte ich jetzt gedacht, rufen wir doch einfach mal bei der WWE an, wer heute die Sendung beenden wird, aber das geht ja nicht. Ich kann schon anrufen, aber du kannst es nicht hören. Eben. Das ist leider das Problem, was wir noch haben. Ansonsten würde ich natürlich gerne mal anrufen bei der WWE und einfach mal anfragen, was heute eigentlich da los ist. Aber direkt mal zum Writing-Team durchstellen lassen. Erzähl doch mal. Genau, das könnten wir eigentlich machen, dass das unser Podcast beinhaltet, dass wir immer jeden Montagabend da anrufen und uns das vorlesen lassen von Ranjing Singh oder wie der Kollege heißt. Das könnte interessant werden. Aber was haben wir denn sonst noch, auf was man eigentlich eingehen muss heute Abend bei Raw? Was dürfen sie auf keinen Fall vergessen? Also eigentlich sind es diese drei Matches, die sie pushen sollten. Es werden die Smackdown-Tapings auch stattfinden. Da werden sie dann, denke ich mal, auf Brian Sheamus und den wahnsinnig tollen Kampf Kane Randy Orton mehr eingehen. Show. Das ist richtig, ja. Aber sonst sind es eigentlich die drei Matches, die sie wohl heute behandeln werden und pushen werden. Ist es eine 3-Stunden-Sendung? Gott sei Dank nicht. Weil ich vorhin meinen Timer gestellt habe bei Sky, ging die Folge von 3 bis 5.30 Uhr. Ja, die 5.30 Uhr ist immer Overrun. Weil Overrun, okay. Ja, oder wie wir halt im Osten sagen, Overrun. Nee, dieser Overrun. Das ist der Overrun. Verstehst du? Und da kann ich auch eine kleine, ein kleines Fun-Fact hier einstreuen. Ich war ja mal bei der WWE in Leipzig, war das, glaube ich. Mhm. Und wie da manche Wrestlernamen ausgesprochen werden, das ist, ich dachte. Hast du mal ein Beispiel? Warte mal, muss ich mal überlegen, was ich besonders lustig fand. Also eigentlich war das Ganze insgesamt gut. Ich kann es nicht alles nachmachen, aber es war halt einfach so, wie soll man sagen, so trocken. Man hat's halt die so meinen das auch ernst, ne? Ja, ich meine, aber es ist halt lustig. Ja, wenn da einer steht, der Teger halt den Punk weg. So in der Art war das dann. Ja. Und das fand ich dann relativ, aber angenehm. Sehr, sehr, sehr, sehr liebewürdiges. Sowieso, der östliche Teil dieses Landes ist sehr angenehm. Ich bin ja Ossi. Du bist Ossi, durch und durch. Ja, ich bin nur gelernter Wessi sozusagen. Ja. Bin hierher gezogen aus wirtschaftlichen Gründen und im Herzen aber immer Ossi geblieben. Von daher ich wohne ja auch in den gebrauchten Bundesländern, ne? Den gebrauchten Bundesländern, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, ne? Habe ich mir nicht selbst ausgedacht. So langsam nehmen wir Fahrt auf. Muss ich dir schon sagen. Also, so langsam. Nee, aber um nochmal back to topic zu kommen, wie man im Schwäbischen sagt. Back to topic. Cody Rhodes, Big Show, Randy Orton, Kane und das Steven-Match wird kurz angerissen. Also Cody Rhodes, Big Show, Schoff und Big Randy Orton gegen Kane, das wird keine Beachtung finden. Ich glaube es nicht. Ja, aber wobei ich Cody Rhodes, Big Show hat bei mir in den letzten Folgen so ein bisschen an Gunst gewonnen. Es liegt aber an Cody. Liegt an Cody, ja, aber ich finde auch Big Show macht seine Aufgabe richtig gut. Also finde ich eigentlich immer. Also der ist nie richtig scheiße. Weißt du? Also der hat eigentlich immer, finde ich, so das gewisse Etwas. Also das, ich glaube, du hast das auch gesagt in eurer letzten Talkdown-Folge. Ja, also Big Show kannst du quasi immer reinwerfen. Der zieht immer. Und er bringt halt eben auch seine Leistung. Er ist nicht scheiße oder so. Nee, absolut, ja. Aber guck mal Kane an. Beste Gegenbeispiel. Kane ist immer scheiße. Also egal, was der macht, ist immer öde und langweilig. Und wenn man sich mal überlegt, gegen wen der in den letzten 2-3 Jahren gefädelt hat, das waren halt die richtig großen Stars der Liga. Und trotzdem der Branche. Ja, der Branche, genau. Und trotzdem war es halt irgendwie immer öde und scheiße. Und das kann die Big Show besser. Absolut. Finde ich schon. Und deswegen Cody Rhodes gegen Big Show. Die Stipulation hätte ich mir noch gern gewünscht, die vor ein paar Wochen mal im Raum stand. Dass es irgendwie No DQ oder irgendwie sowas wird. Dass es halt so richtig auch die Fetzen fliegen können. Weil ein ganz normales Match, das stelle ich mir irgendwie schwer vor zwischen den beiden. Da habe ich so meine Bedenken. Ja, zumal Cody auch irgendwie recht schwer angeschlagen ist. Er heißt hat wohl es. Erhebliche Rückenprobleme. Wer oder hätte nicht auch eine Stipulation gut getan. Oder ein Wärmepflaster. Je nachdem. Oder das, ja. Ja. Aber an und für sich finde ich, Cody Rhodes, ich gucke jetzt nicht nebenbei, sonst bin ich wieder so abgelenkt wie zu Beginn der Show, in der ihr übrigens anrufen könnt. CO.personality, einfach kurz durchklingeln. Ich sehe hier schon wieder die ein oder andere Aktivität was das Schreiben angeht, Leute, ihr müsst mich schon anrufen und den Chris natürlich auch. Ja, gerade dieser eine, der hier die ganze Zeit mich als Hure beschimpft, der kann gerne mal anrufen. Also, der hat da Hure gesagt. Der hat Hure gesagt, ganz genau. Jetzt im Ernst? Ja. Der hat Hure gesagt. Du bist gerade sprachlos. Lass mal bitte ein hier. Ja, nein, du Hure, steht jetzt hier dran. Was? Also ist das die Klientel unserer Zuhörer? Hallo. Rede ich immer den Huren oder was? Unfassbar. Hier ist er, der Einzige, der Wahre. Zuhälter. Tobi. Guten Abend. Warte. Was für eine Lagerhalle bist du denn? Ja, ohne Scheiß. Mit was telefonierst denn du? Ich mit meinem Computer. Oh Gott. Mit dem Computer? Ah ja, sicher. Ach, sicher? Ja. Hey, ich höre mich. Ich höre mich doppelt. Warte mal. Mensch, Tobi, du bist sozusagen Jungfrau im Podcast anrufen. Wie sie so kann man das sagen. Mein erstes Telefonat mit Skype. Ich habe hier irgendwie mehrere Stecker. Ist eine gute Idee, das wäre eine Live-Sendung zu machen. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, nimm mich rein, aber wolltest ja nicht. Ich konnte ja nicht. Ich habe ja meine Sendung vorbereiten müssen. Das ist ein Missverständnis. Nimm mich ran, hat er gesagt. Nimm mich ran, hat er gesagt. Ganz genau. Du bist Samstag bist du dran. Ganz genau. Samstag, wer das nicht weiß. Die Tobi und Ricky Show live. Aus meiner Heimat, zusammen mit Tobi, wird es wieder einige interessante Themen geben, die wir aufarbeiten müssen. Ja. Tobi. Jetzt ihr zwei. Tobi, deine. Tobi. Ja. Ich habe immer eine Off-Topic-Frage. Off-Topic-Frage. Schieß los. Hast du die Watch Guys gehört? Natürlich. Ich hab unseren Film verteidigt, aber ich wurde niedergetreten und bespuckt. Der kriegt schon noch ab. Der kriegt's noch, ne? Ja, klar. Aber jetzt bringt sich noch eine. Tobi, du hast hier angerufen. Welche Frage hast du denn an uns beiden? An welchen beiden? Tobi, du hast hier angerufen bei Talk of Personality. Welche? Du hast gesagt, der was die ständige. Tobi, du hast hier angerufen. Tobi, du hast uns hier gerade spontan angerufen. Ganz spontan. Du hast hier angerufen. Ja. Weil dir die Sendung gefällt. Was glaubt ihr, wer gewinnt, Cena oder The Rock? Ja, Tobi, gut, dass du das fragst. Ich habe mir natürlich lange Gedanken drüber gemacht und man muss und natürlich... Aber ich glaube, die Frage habe ich in den letzten 14 Tagen noch nie gehört. Ja, also dafür bin ich da, also spontan. Ja. Tobi, dein Mikrofon ist echt unfassbar. Es ist einfach unglaublich, dass du vielleicht einfach unten in die Muschi reinsprichst. Ich weiß ja nicht, wo meine Muschi ist. Also, weil das ist, also, von deinem Computer aus werden wir niemals podcasten, kann ich dir schon versprechen. Ich muss da noch rausfinden, wie das funktioniert. Es hört sich an, als ob du aus einem Elefantenarsch raussprichst, aber das wird es wahrscheinlich nicht sein. Das kann sein. Ach so, dann guck dich da mal um. Ist keiner da. Keine Elefantenarschbacken um mich rum. Nee. Okay, dann sieht's relativ gut aus. Pass auf, Folgendes. Ich glaube, ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht und hier ist meine Antwort. Du nimmst mich raus. Nein, wahrscheinlich gehe ich, also es wird wohl so sein, man muss natürlich auch die Rating-Analysen mal ja zu, also definitiv mit dazu zählen und ziehen für meine Antwort, John Cena. Okay. Chris? Und Chris? Chris? T-Rock, sage ich. Meine Güte, das ist keine Partnersendung. Hier muss eins nach dem anderen kommen, eine Pointe nach der anderen. Zum Beispiel erzähle ich mal hier einen Witz. Ja, sitzt eine Schnecke auf einer Schildkröte und sagt, hui, ist das schnell. So muss es hier gehen. Verstehst du? Ja. Eins nach dem anderen. Okay, danke, mit dem Beispiel habe ich jetzt wirklich verstanden. Ja. Das hier läuft. Ja. Tobi, können wir... Mal schauen, wie Folgen es gibt von euch zwei. Tobi, konnten wir deine Frage beantworten? Ne, warte mal, ja, Tobi, ich hab noch eine Frage. Können wir bei WrestleMania bei dir gucken am Sonntag? Wir müssen nur noch meine Frau aus dem Haus kriegen. Ich gehe davon aus, dass wir beide stärker sind als Caro. Ja, sie hat versteckte Qualitäten in ihren Haaren. In ihren Haaren, oh Gott. Ich suche immer noch einen Heimatort, wo ich WrestleMania gucken kann. Ihr könnt mich natürlich einladen. Ne? Hannover? Wir gehen zu Chris, ich habe gedacht zu Chris, ja? Ja, das wollte ich sagen. Mit dem Rad, ja? Übrigens spielt eine Riesenband bei euch in Hannover am Sonntagabend vor WrestleMania. Chris. Jetzt wäre der Moment, in dem, was denn? Übrigens habe ich heute einen lustigen Bandnamen kennengelernt. Und das meine ich jetzt gar nicht, also, und zwar, kennst du die Zillertaler Schürzenjäger? Fragst du jetzt mich oder fragst du den Chris? Ist egal, denn ich habe heute einen Podcast gehört über Nazi-Musik, also die war gegen Nazi-Musik und es gibt die Zillertaler Judenjäger. Das muss man sich echt mal vorstellen, das ist eine Frechheit sowas. Ja, also, das ist Zillertal, furchtbar. Tobi, sag mal, welche Band spielt denn bei uns? Ezio heißt diese Band. Ezio? Ezio. Sagt dir das was? Wenn du mit akustischer Gitarrenmusik was anfangen kannst. Nee, sagt mir nichts. Ich kenne den Typen aus Assassin's Creed, aber der heißt auch so. Ja, genau. Wenn du ist Google... das der? Nein. Aber bin ich auch schon oft drauf gestolpert über Google. Ja, nee, aber ist eine relativ coole Band. Kannst du ja mal googeln oder so. Ich also, kann ja mal vorbeigehen. Und ja, du hast hier angerufen bei Cult of Personality, bei Talk of Personality. Hat er eben nicht. Der hat da angerufen. Tobi, was ist denn deine Frage? Ich habe keine mehr. Das war's. Eine habe ich noch. Wie wird denn das Wetter am Sonntag? Oh, das ist gut, dass du mich das fragst, aber der Chris kann es vielleicht beantworten. Gut. Siehst du, Tobi, alles geklärt? Okay. Wir hören uns spätestens am Samstag, oder? Du schmeißt mich jetzt nicht raus, oder? Was? Was? Tobi, man hört dich ganz schlecht. Ich höre auch ein Rauschen hier. Ich habe ein Rauschen auf dem Ohr, hallo. Ich gehe jetzt mit Christian. Wir machen Cult of Down, der Geier. Nein, du kannst ja gerne noch, du kannst gerne noch zum Beispiel eine Frage stellen. Elias, hallo? Hallo. Elias. Oh, jetzt haben wir noch einen. Elias ist der nächste Anrufer. Elias, du wirst mit dir schwer enttäuscht sein von der Sendung bis jetzt. Es geht. War durchaus unterhaltsam. Oh Gott, es geht, ja. Ja, pass auf, man muss dazu sagen, sag mal, hast du gerade onaniert? Nee, es geht. Wie kommst du denn darauf? Das war ich. Das war der Tobi, deswegen, ja, das hat nämlich gerade die ganze Zeit so, und dann dachte ich, der Tobi, was ist denn da los? Nee, pass auf, wir müssen uns natürlich noch, es ist so, die WWE gibt uns natürlich noch nicht so viel Infomaterial für die anstehende Raw-Ausgabe. Normalerweise sind wir viel besser informiert und zackiger und spontaner, aber... Bei den drei Testaufnahmen waren wir viel besser. Ja, du hättet mal die drei Testaufnahmen hören sollen. Also, die waren richtig gut. Elias, trotzdem hast du angerufen und bestimmt nicht ohne Grund. Ja, ich habe eine Frage an euch. Ihr meint ja, ihr wüsstet, was heute Nacht bei Raw passiert. Richtig, also, richtig, ja. Was passiert in der Fehde? Mein Lieblingsthema, wie ihr wahrscheinlich wisst, Triple H, Shawn Michaels und der Undertaker. Chris, ich lasse dir den Vortritt. Wie ich das gerade schon ausgeführt hatte, wird es in der Fehde Undertaker, Triple H, in Klammern Shawn Michaels, welcher in dieser Paarung als Special Guest Referee fungiert, keine Berührung der Beteiligten geben, denn, wie ich es vorhin auch schon ausgeführt habe, sind die beiden Herren sich zu fein. Sie werden sich erst am Tag X, welcher sich WrestleMania schimpft, auf die Omme hauen. Also ich glaube, da wird es noch einen verbalen Schlagabtausch geben, indem wir vielleicht auch die Positionierung, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das grammatikalisch richtig war, das Wort, von Shawn Michaels erfahren werden. Auf welcher Seite wird er stehen? Triple H, Shawn Michaels oder Hornswoggle? Das ist meine Antwort. Also ich gehe davon aus, dass übrigens Shawn Michaels heute Abend nochmal so ein bisschen in die Richtung geht, dass er den Undertaker vielleicht um den Sieg bringen wird. Weil letzte Woche hatte ich so ein bisschen das Gefühl... Also wir erinnern uns, die Woche davor sah es so aus, als ob Triple H und Shawn Michaels den geheimen Plan haben. Und letzte Woche sah es so ein bisschen mehr danach aus, dass Shawn Michaels eher den, oder nicht den Undertaker favorisiert, sondern dafür sorgen will, dass Triple H das Match nicht gewinnt. Und ich vermute, dass man heute wieder so ein Rollback macht und die beiden vielleicht so ein bisschen, also Triple H und Shawn Michaels zusammen präsentiert. Sowas in der Art könnte ich mir... Was meinst du denn, Elias? Sehr gut vorstellen. Ich war noch nicht fertig mit meinem Satz, verdammte Scheiße. Das stört mich nicht. Achso, ja, na gut, dann ist es auch geklärt. Elias, was meinst du denn? Auf welcher Seite steht Shawn Michaels? Ist es nur ein abgekatertes Spiel? Will er Triple H in Sicherheit wiegen? Elias? Ich glaube, ja, ich glaube schon. Ich glaube mal, dass die WWE das macht, was das Einfachste ist, was das Logischste ist. Kannst du mir noch mal ein Bier bringen? Bitte, nur auch. Was ich dabei auch. Im Osten sind die so... Mann, Ruhe jetzt! Ich bin mal okay. Kurz weg. Ich glaube, dass Shawn Michaels... Ja, so ist es mit der schlechten Qualität. Weil es das Einzige ist, ist das Einzige, was eigentlich Sinn machen würde und alles andere wäre komisch gebuckt, finde ich. Völlig ist richtig, aber ich muss dich... Ja? Bitte? Ich muss dich enttäuschen, ich bin mir sicher, dass es absichtlich kein Blut geben wird. Sie werden sich nicht bladen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Ich habe ja nur gesagt hoffentlich, aber ich glaube es auch nicht, weil Triple H dafür viel zu sehr Geschäftsmann ist. Und ja, aber es gibt... Sieh es doch mal von dieser Sichtweise, Elias. Es gibt schon so viel Gewalt auf der Erde. Brauchen wir da noch bei so einer Unterhaltungsform wie des Pro-Wrestlings noch Blut? Brauchen wir das? Grundsätzlich nicht, aber diese Match würde es, wäre es gut, weil es halt ist das Ende einer Ära, ist es Triple H und der Undertaker, die das Hell in a Cell Match geprägt haben, und Hell in a Cell Match steht für Blut. Es würde Pep in dieses Match bringen. Es, meinst du denn, also ganz im Ernst muss ich nochmal kurz einwerfen, ist mir scheißegal, ob es hier Krieg und Elend auf der Welt gibt. Ich möchte Blut sehen, ich möchte Schläge auf den Stuhl, auf den Kopf sehen. Das möchte ich sehen. Schläge auf den Stuhl, genau. Elias, meinst du, es wird eine neue Konstruktion des Käfigs geben? Denn in den Hype-Videos hat man ja auch oft gesehen, wie es Aktionen auf dem Käfig gab. Also aus vergangenen Hell in a Cell Matches. Meinst du, es wird wieder eine Zurückbildung des Käfigs geben? Ich gehe mal auf Risiko und sag, glaube ich schon, weil die beiden werden definitiv den Käfig verlassen. Ob sie dann aufs Dach gehen, da weiß ich noch nicht so genau, aber sie werden aus dem Käfig rausgehen, weil es das einfach braucht und weil es auch, wie gesagt, auch Pep in dieses Match springt. Also ich glaube nicht, dass es Blut geben wird, aber es wird, diese beiden brauchen kein Blut, die kriegen das auch so hin. Also Blut würde, ohne jetzt gewaltfertig in Griffer zu kommen, würde Blut, glaube ich, in diesem Match mehr Spannung reinbringen, aber ich glaube es nicht, dass es Blut geben wird. Aber ich glaube schon, dass sie wieder diesen alten Helden des Käfig rausholen. Das würde ich mir auch wünschen. Und ich hatte ja in meiner Sendung, welche sich Talkdown schimpft, angeregt, dass der Käfig aus Schaumstoff sein wird. Siehst du das auch so? Nein. Einfach aus konstruktionstechnischen Gründen, weil man es einfach schneller aufbauen kann. Glaube ich wenig. Glaubst du weniger? Tobi, was denkst du denn? Pass auf, ich sag's dir gleich. Peter diktiert seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatureingabe und ganz besonders die Verwendung von Stiftung. Weißt du, Tobi, weißt du, was mir bei dir ganz oft auffällt? Tobi, weißt du, was mir bei dir ganz oft auffällt? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich bei dir das Gefühl, du nimmst die Sache nicht ernst. Das ist absoluter Schwachsinn. Ja, also das Mikrofon kann jetzt mit diesem Computer verwendet werden. Klicke auf Fertigstellen. So, ist jetzt besser? Tobi, dass du vielleicht einfach dein Mikrofon dann einrichtest, wenn wir nicht live von R sind. Ich wollte es vorhin einrichten, aber du konntest ja nicht warten. Hast du ein Headset oder was hast du denn da? Ich habe da einfach mal meine iPhone-Kopfhörer an den Rechner angeschlossen. Nee, du redest, also... Das funktioniert? Ja. Echt, ja. Das funktioniert. Also wie man es halt sieht. Wer war das eben, der noch einen Platz brauchte, wo er WrestleMania gucken kann? Ich. Der Ossi. Also, wo wohnst du? Ja, wo du willst. Ich. Berlin. Ja, genau. Aus Berlin. Okay, das ist ein bisschen weit. Ansonsten, also ich gucke. Wo wohnst du denn, Elias? Vielleicht. Ich wohne in. Kennst du Detmold? Ja. Ist nördlicher, ne? Ja, ein bisschen, aber es geht. Ich komme aus Hannover und vielleicht können wir ja uns. Detmold ist von Hannover ungefähr eine Stunde weg, würde ich mal so sagen. Siehst du, würde ich sagen, machen wir das. Ich guck Wrestling übrigens auf meinem iPhone, wie es momentan aussieht. Und also, das wird ein Spaß. Ich habe eigentlich ein paar Kumpels von mir, die eigentlich auch kommen wollten, gucken wollten. Die sind aber jetzt die irgendwie bei. Denke ich mal, oder? Die sind jetzt irgendwie dummerweise in Spanien. Dummerweise? Ich weiß auch nicht. Und jetzt bin ich noch auf der Suche an ein paar Leuten, die mitgucken. Also wenn jemand hier herkommen will, kann das gerne machen. Durchaus gerne. Wie gesagt, nur nackt. Oh. Ja, dass du da nicht so erschrickst, ist mir klar. Also, die Stimme wegbleibt. Ich werde mir auf jeden Fall noch eine Möglichkeit suchen, WrestleMania zu sehen. Ich habe von Matze von The Voice vs. The Brain schon den ein oder anderen hilfreichen Hinweis bekommen mit der Zusage, dass... Ich bin am Donnerstag bei Voice vs. der andere. The Brain! Bin ich da, Junge! Alter! Ach, das ist Junge, ja hier die... I take over the show, man! Die Silvester-Show, oder was ist das? Nee, die... Doch, das Donnerstag ist die Silvester-Show. Die Silvester-Show. Das könnten wir eigentlich, das wäre eigentlich für uns super gewesen, dass wir die Show die Silvester-Show genannt hätten. Ach, man, sei's drum. Naja. Auf jeden Fall, aber ich glaube, es wurde voraufgezeichnet, wenn ich das richtig in Erfahrung habe. So. Diese Show hier? Nein, dein Auftritt bei The Voice vs. The Brain. Chris! Ich verstehe nicht, worauf du... Der Auftritt bei The Voice vs. The Brain. Ist nicht live. Es wurde schon aufgezeichnet. Ist das richtig? Ich werde das Donnerstag aufzeichnen. Ach, du wirst es Donnerstag aufzeichnen. Dann weißt du ja, was deine Aufgabe sein wird. Das weiß ich, ja. Das ist gut. Und nichts anderes werde ich da machen. Und grüß den Andi schön von mir. Der ist ein begnadeter, wirklich, ich bin verliebt in diesen Menschen, wenn es um UFC geht und okay. MMA. Der Typ ist unfassbar, was der an Wissen da drauf hat. To blow my mind, wie die Engländer Elias, sagen. Guckst du auch MMA? Ja, also es geht. Also ich verfolge es mit einem Auge, sag ich mal, so nebenbei. Je nachdem, wo du gerade, auf welcher Seite du gerade angemeldet bist, ne? Ja, und wie hat dir denn die Ausgabe, ich weiß nicht, ob du die gehört hast, die Reality-Check-Ausgabe mit Andi gefallen? Ja, ich habe sie gehört, also mir ist sie eigentlich gut gefallen, ich fand's interessant, allerdings habe ich jetzt nicht so alles, weil ich es halt nicht so, ich wusste jetzt nicht, aber bei allem so ganz genau, über was hier jetzt so genau spricht, weil ich es halt nicht so... Ich auch nicht. So ging's mir auch. Ja. Also mir wirklich, ich muss wirklich sagen, ich gucke UFC erst so seit einem Jahr, anderthalb Jahren und das ist halt, man merkt relativ schnell, dass es anders ist als wie beim Wrestling, da kannst du nämlich das ein oder andere einfach dazu erfinden, fällt eh nicht auf und bei UFC, das basiert halt auf Fakten und da ist ein großes Wissen doch häufiger mal hilfreich und der Andi ist wirklich, also bitte Chris, richte das von ihm aus, er ist ein unfassbar guter Spezialist, wenn es um UFC geht, wahrscheinlich auch um alles andere, aber da hat er ja den Matze. Der Matze, der weiß alles. Also Matze ist sozusagen das wandelnde Wrestling-Lexikon. Ja, was ihn auch sehr sympathisch macht, muss ich sagen. Ist ein feiner Kerl. Das hatte ich auch in der Schule früher, da war der Klugscheißer immer der beliebteste. Chris muss immer mit seinen Hufen so ein bisschen austreten. Ja, ich bin halt noch so jung und ungestüm. Oh ja, dich muss man erstmal. Was mich ja wundert, warum der Adam nicht anruft. Sag mal, hat da gerade einer gefurzt? Nee, der hat im doch Podcast. Der hat da gerade einen Podcast gefurzt. Entschuldigung. Hat er nicht in der letzten Ausgabe hier bei dir gesagt, dass er nicht kann? Der Adam? Nee, ja, das sagt er jedes Mal, dann ruft er an. Er sagt das jedes Mal und ruft dann an. So. Ja, also ich hätte schon damit gerechnet, dass der Adam hier heute anruft, weil das ist natürlich prädestiniert für euch. Montags abends 20.30 Uhr senden wir jetzt immer hier anzurufen und mit uns über Wrestling zu reden. Also die Sendung, keine Angst, wird natürlich noch Strukturen annehmen. Das ist die erste Sendung, die ist immer scheiße. Und ja. Warum soll das bei uns anders sein? Also absolut. Tobi, erinnerst du dich noch an unsere erste Sendung? Die war schön. Die war schön. Tobis, das Pirate Bay der 90er. Cena Kills Wrestling. Allein die Überschrift reicht doch, oder? Ja. Also die erste Show muss scheiße sein. Das ist einfach so. Deswegen, Warum soll man sich Mühe geben? Aber wenn wir jetzt hier so vier Leute eigentlich. Gell? Wenn ihr drei seid und ich einer, dann sind wir vier, ganz genau. Vier in einer Runde, da bietet sich natürlich was an. Und zwar ein spontanes Wrestling-Quiz. Oh. Ja, nee. Okay. Elias? Und ich habe auch eine Buzzer-Möglichkeit. Ja. Ja? Und zwar, wer als erster irgendwie einen Buchstaben hier in Skype reinschreibt. Was? Nein, das ist viel zu aufwendig. Der Tobi, der ist mit seinem Mikrofon beschäftigt. Ja, lass mich mal, überfordere mich nicht. Nee, pass mal auf. Oder wer als erster auflegt. Ich pass mal auf, das geht ganz einfach. Ich werde jetzt eine Frage stellen an Tobi und an Elias. Der die Frage richtig beantwortet, du nicht, Chris, du bist ja Host, ich kann dich ja nicht rausschmeißen, weil das ist genau der Punkt, der die Frage falsch beantwortet, beziehungsweise der nicht, das sage ich dann später, der fliegt raus. Warte, ich muss Wikipedia erst öffnen. Wikipedia, also natürlich... Okay, ich auch. Okay, dann ist die ganz einfache Frage. Und wenn ihr schlau wärt, würdet ihr einfach beide nicht antworten. Nee, dann fliegen ja beide raus. Beide raus, merke ich gerade, Das ist. Ich rufe ihn an, ist mir egal, die ganze Zeit. Ja, alles klar, Andi. Dann kommt hier die Frage. Seid ihr beide bereit? Ja. Okay. Mit welchem Tag-Team-Partner teamte Owen Hart bei WrestleMania 15? Stone Cold Steve Austin. Elias, jetzt antworten. Ja, wer tippt schneller ist die Frage, ne? Okay, beide. Keine Ahnung, Shawn Michaels. Beide leider falsch. Es wäre Jeff Jarrett gewesen. Chris, du hättest es natürlich gewusst. Ich hätte es natürlich gewusst. Selbstverständlich. Okay, dann eine weitere Frage, denn so geht's natürlich nicht, dass wenn ihr beide keine Ahnung habt, dann müssen wir natürlich weitermachen. Aber macht mal Fragen, die so ein bisschen nicht so ganz lange her sind. Dann weiß der Tobi aber nicht mehr mit. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Tobi hat nur geguckt bis 2. Bis wann hast du geguckt? 2002? 99. Oh Gott. Ich habe 2007 erst richtig angefangen, aber okay. 1899. Dann wird dir die nächste Frage mit Sicherheit liegen, Tobi. Stan Stasiak. Bei Wrestle... Bei Bruno Sammartino. Wollte ich auch gerade sagen. Übrigens, wenn ihr was noch mal in der ersten Runde, oder wie Matze genannt hat, Stan the Man. Ja, oder wenn ihr was über Buddy Rogers wissen wollt, ich habe die Notizen noch hier liegen. Nein, die Frage ist, gegen wen trat Triple H bei WrestleMania 26 an? Sheamus. Elias, du hast zuerst richtig geantwortet. Sheamus, ich als Zweiter. Beide haben es richtig. Beide haben es richtig. Ja. Tobi, dich hören wir wieder. Jetzt seid ihr nicht böse, aber wir müssen ja sowieso in 10 Minuten schließlich drauf. Der schmeißt mich echt raus. Ich geh dahin. Ich trau mich nicht, Der macht mich fertig. Der macht mich fertig am Samstag. Es war er hat dir sogar die Chance gegeben mit der ersten Frage. Es war ein faires Quiz, Tobi. Das hättest du wissen müssen. Owen Hart und Jeff Jarrett. Mein Gott. Das weiß doch jeder. Ich hab doch Jeff Jarrett gesagt, oder? Nein, du hast... Dann das Soundgold gesagt. Lügner. So, aber wir hören dich wieder am Samstag. Und am Samstag unter anderem wird's... Nee, da komme ich nicht. Also wenn irgendjemand... Ich geh zum Elias am Sonntag, ihr Geier. Ist mir egal. Nach Detmold. Genau. Tobi. Ich guck mal kurz bei der Bahn. Lass mich kurz auf der Homepage schauen. Will der Ricky beim Tobi. Sag mal, Tobi, kann das sein, dass du irgendwie versuchst, Zeit zu schinden? Nein. Tobi, Tobi, wir hören dich. Berlin? Au, das ist ein bisschen weit. Tobi, aber kannst du gerne machen. Tobi, wir hören dich wieder am Samstag und da freue ich mich schon drauf. Ich lieb dich. Alter Schwede, du drückst mich nicht weg. Du drückst mich nicht weg, ich schwör's. Ich nicht wirklich. Ich hab Andy mein Mikro eingestellt und du drückst mich jetzt weg. Ich schwör's. Okay, neue Regeln. Wir machen noch eine Runde. Wir machen Best of Three beim Wrestling Quiz. Genau, super Idee. Und der ist auch noch so fair, oh, das ist so traurig. So, und die, Chris, am Ende flieg ich raus, Chris, aber du kannst, dir schon die dritte Frage raussuchen. Hier kommt aber die zweite Frage. An euch beide. Seid ihr beide ready? Ja. Okay. Und jetzt ganz wichtig, Tobi, das ist für dich ganz wichtig, das ist die Frage, die dich sozusagen im Spiel hält. Und wenn du da jetzt raus scheiterst, werde ich dich sofort wegdrücken und keinen Widerrede gelten lassen. So. Und zwar, es gab, wie kann ich das jetzt sagen, damit nicht jemand googeln kann, WrestleMania 23, es gab ein Hair vs. Hair Match zwischen Donald Trump und Vince McMahon. Wer vertrat Vince McMahon und wer vertrat Donald Trump? Weiß er nicht. Vince McMahon, Umaga und Donald Trump, Bobby Lashley. Richtig. Stimmt, Tobi, du hast auch gewusst, unentschieden in dem Fall. Chris, hast du eine Frage vorbereitet? Nee, aber ich kann mir eine ausdenken. Na dann los. Ich hab doch schon gewonnen. Das wie heißt, Ruhe ihr bitte, Ruhe. Wie heißt der Vorname des Gegners von Dwayne The Rock Johnson an diesem Sonntag? Jonathan. Richtig. Was denn? Jonathan. Ja. Tobi. Trau dich. Bis Samstag. Ich hoffe, er... Brauchst du für Samstag wieder einen neuen Moderation? Ja, wahrscheinlich. Das ist das Ende der... Tobi und Ricky Show. Aber da hat man gemerkt, dass der Elias irgendwie auch Talkdown hört, ne? Ja, natürlich. Elias, herzlich willkommen zur Elias und Ricky Show am Samstag. Elias, was machst du denn Samstag, Elias? Samstag bin ich, wann ist dann eure Show? Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt falsch sage. Jetzt muss ich mal gucken, aber Zeit hat zu moderieren. So, oh, jetzt sind alle weg. Hallo? Hallo? Und ich bin irgendwie rausgeflogen. Ja, alle sind rausgeflogen. Der Chris auch. Hallo? Was geht los? Jetzt sind alle wieder da. Was für eine erste Sendung. Unfassbar. Sie wird definitiv in die Annalen eingehen, um den hier nochmal zu bringen. Tobi ist plötzlich auch wieder mit dabei. Hallo, Tobi. Ich lag ja auch richtig. Hab ich ja nichts falsch gesagt, oder? Ich möchte kurz nochmal erklären, was ihr hier hört. Talk of Personality. Wir sprechen, was euch bei Raw erwarten wird in der heutigen Nacht. Auch wenn es jetzt momentan sich nicht so anhört. Und ich habe übrigens alle drei Fragen richtig gehabt beim Best of Three. Also Elias, also ich muss ganz ehrlich sagen, wer klug scheißt, ja, also das gibt's ja überhaupt nicht hier sowas. Die werden normalerweise getreten. Jawohl. Also das ist eine Frechheit. So, was ist mit dir? Ja? Du hast alles falsch gesagt. Du weißt ja, wer hier die Macht hat am Finger. Chris, da sind wir wieder zu zweit. Unsere Sendung. Talk of Ich habe auch schon Halsschmerz, muss ich sagen. Warum denn? Du bist immer krank, oder? Lachen. Warum hast du immer... Vom Lachen? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also, ja, sei es drum. Was gibt's denn sonst noch? Wir wieder sammeln. Wir müssen ja vielleicht noch den ein oder anderen wichtigen Notice irgendwie vorbringen. Ach so, weißt du, was mich noch interessiert? Was denkst du denn eigentlich, wenn diese John Laurinaitis und Teddy Long Geschichte endlich ein Ende findet nächsten Sonntag? Was denkst du denn, wenn wir nächste Woche als Raw GM begrüßen dürfen? Also grundsätzlich denke ich, dass Team Johnny gewinnen wird und Team Johnny beide Shows regieren wird. Aber wollen wir das? Nee, ne? Nee, leider nicht. Also irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich von dieser Raw-GM-Geschichte und SmackDown-GM-Geschichte überhaupt nicht geflasht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Teddy Long beide Shows regiert. Es ist halt eben auch so unwichtig, diese Position. Also die großen Entscheidungen treffen die Wrestler offensichtlich selber. Man sieht's ja, Special Guest Referee Shawn Michaels und so weiter und so fort. Oder auch Chris Jericho und CM Punk haben ihr Match alleine angesetzt. Undertaker, Triple H haben ihr Match alleine angesetzt. Also der Raw GM oder der GM spielt eigentlich keine Rolle mehr. Und von daher ist dieses Match mir sowas von scheißegal eigentlich. Finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich könntest du damit wirklich viel spielen und viel machen mit einem guten General Manager. Ja, gerade in der Fehde hätte man noch viel spielen können, ne? Ja, auf jeden Fall. Indem der eine halt seine Power bei seiner Show ausnutzt und ja, also es war ja einmal, glaube ich, nur der Fall, dass Teddy Long Laurinaitis rausgeschmissen hat, ne, aus der Arena. Ich überleg mich gerade. Der Tobi hat sich wieder dazugeschaltet, was viele nicht wissen. Ist doch gar nicht wahr. Du hast mich angerufen. Lüg doch nicht so. Sag mal, Tobi, du bist aber auch ein Pflegel. Du bist ja einfach nur zum Meckern offensichtlich reingekommen. Es ist doch unfassbar sowas. Und da ist er auch schon wieder weg. Aber der Tobi kann halt die ganze Zeit anrufen und wird automatisch durchgestellt, weil ich das, weil er sozusagen mein Best Buddy ist bei Skype und dann funktioniert das so einfach. Ach so. Das ist unfassbar. Da hat er sich schon wieder dazugeschaltet. Tobi. Jetzt bin ich wieder da. Ich bin auch ganz brav und ich sag nichts mehr. Jetzt möchte ich von dir noch Folgendes wissen. Okay. Wer war der Tag Team Partner von Jeff Jarrett bei WrestleMania 15? Nein, oh, was? Richtig. Pass auf, Folgendes. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du in letzter Zeit wieder angefangen, ein bisschen mehr Wrestling zu gucken. Ist das richtig? Das ist richtig. Kaum zu glauben. Du hast es geschafft. Gibt's? Ja, danke. Gibt's eigentlich irgendein Match, auf das du dich freust? Für WrestleMania natürlich jetzt. Ja gut, ich meine natürlich, ich glaube, jeder freut sich auf The Rock gegen John Cena. Jeder freut sich auf Triple H gegen den Undertaker. Mittlerweile freuen sich, glaube ich, auch viele auf CM Punk gegen, wie heißt er? Chris Jericho. Retard. Ah, und Bruno Sammartino gegen Buddy Rogers wird bestimmt auch ein Legendenmatch. Wäre mit Sicherheit interessanter wie Sheamus gegen Daniel Bryan, weil das hinkt so ein bisschen, glaube ich. Es verliert so ein bisschen an Wert. Aber ich finde das großartig, wie sehr du informiert bist. Das sah vor einem halben Jahr noch ganz anders aus. Ich sag doch, du hast geschafft. So sieht's aus. Ja. Also ist dein Favorite so schon The Rock vs. John Cena? Nö, eigentlich eher Undertaker gegen Triple H. Das ist eher so. Übrigens steht das Angebot, dass deine Frau bei uns einfach schläft und ich komme zu dir. Okay, ich werde sie mal vorschlagen. Schlag sie mal vor, dann kann sie bei uns schlafen, auf dem Sofa, wenn sie will. Ins Gesicht. Sie kann auch mit Melli, ja, oder schlägst sie ihr mal ins Gesicht, genau. Entweder schlägst du ihr was vor oder schlägst du ihr ins Gesicht. Eins von beiden. und. So geht's, so sieht es aus in Berlin. Ost. Und dann können wir schön podcasten und am WrestleMania-Sonntag zusammen abhängen. Ja, wir können das ja Samstag nochmal besprechen. Wir haben ja Samstag. Naja, es wäre halt schön, wenn die Caro auch Bescheid wüsste. Nicht, dass sie sich irgendwie überrascht fühlt, wenn ich sie ja zu uns bringe. Ich weiß, wenn du ihr ins Gesicht schlägst. Ja, genau. Tobi, wir hören uns am Samstag wieder. Wir hören nämlich jetzt mit der Sendung auf. Also deswegen sei nicht überrascht, dass ich dich jetzt rausschmeiße. Wir hören uns am Samstag. Cult of Personality, Tobi und Ricky Show und mit Tobi und Ricky. So sieht's aus. Am 21 Uhr geht's los. Thema Girls. Yeah. Bis dann, mein großer Freund. Bis dann, ihr zwei Freundinnen. So, das wollten wir nicht mehr hören. Chris. Ja. Ricky. Die erste Sendung. Die erste Sendung neigt sich dem Ende zu und ich muss sagen, ich wurde selten so mit Informationen zugeschüttet. Es ist ein bisschen traurig auch, was hier so rausgeblasen wurde in den letzten 60 Minuten, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht unbedingt Qualität, die wir hier produziert haben, aber ich weiß nicht, ob es darum gehen soll. Das ist die Frage. Also ganz ehrlich sagen, mir hat es auch gar keinen Spaß gemacht, von daher wüsste ich jetzt also gar nicht, was ich jetzt hier nächste Woche noch sollte. Ja gut, Spaß ist nicht der Anspruch. Richtig. Also, das muss man dazu sagen. Aber wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Nächste Woche 20.30 Uhr. Ja, du bist ja auch schwer aktiv jetzt die nächsten Tage. Das wollen wir natürlich jetzt alles hören, wo du bist. Wo du bist. Sag mal, wo du bist jetzt, ey. Ich war jung. Letzten Samstag war ich beim Talk of Honor, hab auch noch mal schön Werbung. Wo du bist, nicht wo du warst, Mann. Wo du gehst jetzt noch. Ich wollte doch nur sagen, wo ich überall schon Werbung gemacht habe. Ach so, okay. Da habe ich schon schön Werbung für Talk of Personality gemacht. Am Donnerstag bin ich bei Voice vs. Brain. Werde da keine Werbung machen. Am Samstag bin ich bei der Players Lounge von nerdiverse.de und vielleicht werde ich auch mal am Sonntag bei deiner Sendung reinschauen. Also ich was mich jetzt noch wundert, erstens mal Donnerstag Talkdown. Ach ja, Talk. Ist da nicht was? Ja, da bin ich auch noch. Bei Talkdown. So ein Zufall. So ein Zufall, ja. Nee, Donnerstag auch noch Talkdown. Bitte alle hören. Und runterladen bei iTunes übrigens, ganz wichtig. Bewertung. Genau, iTunes, 5-Sterne-Bewertung. Und immer dazu schreiben, Ricky hat gesagt, ich soll 5 Sterne geben. Wrestling finde ich eigentlich scheiße. Das ist ganz wichtig, dass ihr das dazu schreibt. Also jedenfalls bei Cult of Personality. Das könnt ihr. Und was ich noch fast vergessen hätte, dem Pro Wrestling Cast? Nee, Quatsch. Wie heißt das? Horizon? Wrestling Horizon. Beim Wrestling Horizon bitte einen Stern Bewertung bei iTunes und schreiben. Ich zahle doch nicht für diese Scheiße. Das wäre schön. Genau. Das wäre ganz nett. Also am genau, Sonntag habt ihr die Pre-WrestleMania-Show, ne? Dazu komme ich gleich noch. Das ist eine super Aktion, dass du die ansprichst. Das finde ich gut. Folgendes. Für alle, die bei Wrestling Horizon einen Stern bewerten und hinschreiben, was für eine Scheiße, verlose ich unter diesen Leuten, die das. Nee, jeder, wir machen einfach jeder, der diese Bewertung abgibt bei Wrestling Horizon, bekommt ein Autogramm von Chris zugeschickt. Ist doch absolut toll. Absolut, ja. Schön. Auf Pergamentpapier. Also, oder den ihr dann wiederum ins Studio vom Wrestling Horizon schmeißen dürft. Ganz genau. Also wir rufen hier aktiv zum Anschlag auf. Ach so, ich will dich natürlich noch einladen. Am Samstag, weiß nicht, ob du Zeit hast, da sprechen wir über Girls. Mehr sei noch nicht verraten. Ist, denke ich mal, auch ein Thema, was dich interessieren könnte. Ja. Wenn du Lust und Zeit hast, hiermit bist du recht herzlich eingeladen, reinzuklicken. Du weißt ja, wir haben eine relativ lange Sendezeit. Du kannst dich jederzeit einklinken, ab 21 Uhr wahrscheinlich bis tief in die Nacht. Ja. Würde ich mich freuen. Dann, du hast es richtig gesagt, am Sonntag ist es soweit, die Countdown-Show wird stattfinden. Und es geht natürlich um WrestleMania, sonst wäre es ein bisschen unsinnig, so eine Countdown-Show zu machen. Beginnt auch um 21 Uhr, geht bis 0.30 Uhr. Und möchte ich mal was sagen? Sag mal. Am 1.4. hat auch meine Freundin Geburtstag. Und das wusste ich. Du hast mir das nämlich schon geschrieben. Aber und ich glaube, am 1.4. kannst du dann wahrscheinlich gar nicht anrufen, wenn deine Freundin Geburtstag hat, weil du aktiv gebraucht wirst als Partygast. Absolut. Nee, dann setze ich mal kurz meinen Partyhut ab und schalte mal nachts hier ein und sage, wie ich es geil finde. Das wäre großartig. Während meine Freundin Geburtstag feiert. Das wäre wirklich großartig. Es gibt also keine Reality-Check-Ausgabe diese Woche. Das liegt daran, dass ich ganz verpeilt habe, dass neben der Countdown-Show auch noch sowas kommen sollte. Aber sei es drum. Ihr habt, denke ich mal, genug zum Hören. Ruft da an übrigens. Das ist ganz wichtig bei der Countdown-Show. Jeder kann anrufen. Wir haben so viel Zeit. Alle können mitreden, sprechen. Es wird keiner rausgeschmissen. Es gibt keine schwachsinnigen Quiz. Es geht nur um WrestleMania. Ich werde anrufen in Miami, werde die Ergebnisse verraten, dort in der Sportsbar. Dann außerdem werde ich mit dem Dennis telefonieren, der live in der Arena sein wird. Dennis von Reds. Alles nachzulesen bei wrestlemania.de. Da wird er immer wieder Updates posten. Und wie gesagt, am Sonntag in der Sendung sein. Und außerdem werden wir mit dem hier Matze sprechen von The Voice vs. The Brain. Der ist nämlich auf einer WrestleMania-Party in Berlin. Also ihr werdet wirklich ideal eingestimmt auf WrestleMania. Bis 0.30 Uhr, da müsst ihr noch eine halbe Stunde euch irgendwie so irgendwas einfallen lassen, was ihr in der Zeit macht. Aber mit Showlängen ist ja nicht so meine Stärke, also wird es wahrscheinlich dann auch bis 1 gehen. Und ja, also ihr müsst einschalten, ihr müsst anrufen, macht Werbung. Ja, und natürlich nach WrestleMania darauf bin ich bei der Talk of Honor Frühshopping-Kunde. Genau, Talk of Honor, Montag früh gibt es eine Frühschicht. Frühschicht, genau. Ja, da knallt es wahrscheinlich wieder ordentlich. Ist ja bekannt dafür, das ist wird auf jeden Fall klasse. Und abends dann um 20.30 Uhr, Folge 2 sozusagen von... Ach ja, Ricky, wie sieht's bei dir aus? wann machen wir unsere Suff-Sendung? Ja, wir müssen ja zu euch kommen. Wir zu dir oder du zu uns. Du bist natürlich auch recht herzlich eingeladen, zu uns zu kommen. Ja, aber ich habe gehört, deine Kinder sind gewalttätig. Ja, eins. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir senden in der Regel beim Tobi, aber der hat kein Internet, also kein richtiges. Ach so, aber dafür ein iPhone-Headset. Dafür ein iPhone-Headset, aber das wird sich in den nächsten Tagen beim Tobi ändern. Aber das konkretisieren wir dann nochmal, weil so übers Telefon saufen ist dann doch, naja. Das ist Quatsch, ne? Nee, entweder kommen wir mal zu dir hoch oder du kommst mal zu uns hoch mit einem Schlafsack und dann kannst du dich da irgendwo hinpacken, ja? Und bringst vielleicht noch deinen Kollegen mit dir? Den Christian. Egal wen. Suchst du jemanden aus, der weiß, was er zu sagen hat. Und dann werden wir das mit Sicherheit noch irgendwie hinkriegen. Aber spätestens hören wir zwei uns wieder, aber allerspätestens nächsten Montag um 20.30 Uhr. Mit Sicherheit vorher. Hoffentlich. Es hat mir doch Spaß gemacht im Nachhinein. Ja, es war am Anfang schwierig. Aber das liegt einfach daran, dass wie gesagt, also ich weiß, eigentlich müsste die Sendung schon lange zu Ende sein, aber ich möchte dich trotzdem aufklären, wie es zu meinem spontanen Einwurf kam. Komm, wir fangen einfach an. Ich bin nämlich der Meinung, dass die besten Sendungen einfach sich entwickeln, indem man sie entstehen lässt. Das ist gerade das beste Beispiel gewesen, ja. Ja, also wir sind gestartet ohne Themen, mit viel Müll. Die ersten 20 Minuten, wer sich da durchgekämpft hat, wird danach Gold geerntet haben. Und absolut, ja, und das ist halt einfach so, mache ich meine Sendung. Ja, ich hatte ja auch eigentlich die erste Raw-Ausgabe nach WrestleMania im Auge als für unser Debüt. Nein, da darf man nicht. Du bist ja auch so ein Teufelskerl, der sagt einfach, komm, Montag fangen wir an. An, genau, anfangen wir da. Nee, wirklich. Also man muss dann einfach lossenden und dann einfach mal abwarten, was sich so ergibt. Und ja, das gefällt mir auch. Es ist ja so schlecht, war es nicht. Übrigens schließen werden wir die Sendung mit einem ganz besonderen Video, das du heute online gestellt hast. Mit John Morrison, ganz genau, der sich als Triple H und als Undertaker verkleidet und dort einen kleinen Rap zum Besten gibt. Den werde ich jetzt hier zum Schluss einspielen. Chris, ich sage recht herzlichen Dank. Ja. Das wäre jetzt seine Antwort zu sagen. Habe ich auch gegeben. Ja, so super. Und ja, ich weiß nicht, bleibst du kurz noch in der Leitung? Wir besprechen uns danach nochmal. Oder schreiben wir? Okay, also 2 Minuten 27 jetzt hier für euch, Triple H vs. Undertaker. Ich sag Dankeschön, wir hören uns spätestens wieder. Hab ich alles gesagt. Bis dann. Tschüssikowski. Tschüssikowski. I married the business. I do what I want to do. I'll paint your coffin green and then I'll sneeze on you. Black lights don't scare me. Neither do your druids. Your joints are so bad, they're leaking cartilage and fluids. You can't play the game. You got the agility of Scott Steiner. You don't look so scary wearing all that guy liner. They'll stretch you out of Miami like they did in Atlanta. When you get future endeavored, say hi to Colt Cabana. You retire and come back more often than Ric Flair. You're paying alimony, I married a billionaire. At WrestleMania, I'll be the cause of your death. Then DM Lemmy from Motorhead, cause he's my BFF. I'm the Undertaker, you'll never break my streak. Bend over, I'll make you humble like the Iron Sheik. You orange, insecure, pompous little prick. Your movies are worse than your gimmick with Katie Vick. I crawled out of my coffin through the dirt. I'll boot you so hard, Stephanie, you'll feel the hurt. Ow. The game, Triple H, cerebral assassin. When you use your scary voice, I can't help from laughing. You seem pretty confident about my streak going away. Last guy who said that was your homeboy HBK. Spit some water on the dead man's nuts. Screw your pedigree. I'll make you tap like a bitch. I'll watch UFC. UFC fan. I'll eliminate you like Maven did in the Royal Rumble. Just like Godwin in the hog pen, I'll make you crumble. At least I've never been accompanied to the ring by Fred Durst. That match with the Ultimate Warrior was the worst. You're older than that. Jeff Chick from Harold and Maude. Watch your step before you tear your quad. You're on Santa Claus's schedule working one day a year. Get back behind your desk and start your new career. Paperwork! I didn't even say rest in peace. It's one of my catchphrases. You're lucky I didn't hit you with my flawless Giant Gonzalez rhyme. Don't make fun of Fred Durst. He's got a nice red hat. I had a fish taco with Lemmy one time. I like hats. I was great in that school bus movie. I never saw The Chaperone. It's personal. 2012 Hell in a Cell. 2013 Punjabi prison match. Oh no!